Aufgabe 2.1d. Frau Brett und Herr Becker unterhalten sich während der Autofahrt vom Flughafen. Wie war die Reise, Herr Becker? Ganz gut, danke. Wir hatten nur 5 Minuten Verspätung. Sehr gut. Und wie ist das Wetter in Deutschland? So schön wie hier? Nein, wir hatten schlechtes Wetter. Ach, schade. Ist das Ihr erster Besuch hier, Herr Becker? Nein, letztes Jahr war ich 2 Wochen hier im Urlaub. Aha. Und wie hat es Ihnen hier gefallen? Prima, wir hatten wunderschönes Wetter. Das ist gut. Woher kommen Sie denn in Deutschland? Aus Regensburg in Bayern. Ich wohne und arbeite aber seit vielen Jahren in Hamburg. Ach so, ich war auch einmal in Hamburg. Das ist eine schöne Stadt, nicht wahr? Ja, das stimmt. So, das ist die Firma. Da sind wir schon.